Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Ja, wir haben 22.33 Uhr, wenn mein Wecker stimmt, und ich muss doch mal ganz kurz gehen. Ach. Oh. Also irgendwann muss meine zue Nase mal weggehen. Ich habe immer so gefühlt, oder das Gefühl, ich habe Schnupfen und diese, ja, ich nenne es mal Entzündungen in meinen zwei Achillessehnen. Irgendwie habe ich das Gefühl, da ist eine Entzündung drin, weil tut schon relativ, ja, wenig, aber ist schon ziemlich unangenehm beim Gehen. Er erinnert mich immer so an die alten Horrorfilme von früher, wo sie den Leuten die Achillessehnen durchgeschnitten haben, damit sie nicht mehr laufen können, aus den Zombie-Filmen, keine Ahnung. Und ach, ihr kennt das ja von mir. Immer wenn ich einen Podcast mache, dann fange ich an zu gehen. Und ja, heute war es. Also das Wetter war heute wieder fantastischerisch. Es war so warm in der Sonne, also für die Jahreszeit, also wie im Hochsommer, war schon relativ warm. Genau. Ach, Halleluja, sorry. Ich will morgen früh auf jeden Fall spätestens um 10 Uhr zum Fitness gehen. Hab noch 20 Minuten Sonnenbank, gut für diese Woche. Werde morgen 10 Minuten machen und am Sonntag. Ach, und in dem Fitnessstudio, wo ich bin, hat man ja 30 Minuten frei in der Woche. Die kann man, habe ich aber glaube ich schon mal gesagt, kann man sich selber einteilen. Ob man die direkt auf einmal nimmt oder halt, man kann es glaube ich auch noch 5 Minuten gehen, aber 5 Minuten Sonnenbank, ich glaube, das bringt nichts. Hab noch 20 Minuten gut und ja, morgen 10 Minuten und ab. Oder vielleicht. Vielleicht auch 20. Oh, das ist immer so peinlich, wenn ich hier gehen muss, aber ich weiß nicht, das ist irgendwie drin und so außer es sollte morgen in Strömen regnen, dann fahre ich am Sonntag zum Fitness, und aber irgendwie haben die keinen Regen angesagt und ich muss noch mal ganz kurz, sorry. Ach, ja, diesen Monat jährt sich der Todestag von meiner Mama und auch schon wieder eine Weile her. Und aber ich sage ja immer, dass das Leben, das ist, bin wieder ein bisschen melancholisch angehaucht heute, aber das ist so, boah, das Leben ist, geht so schnell vorbei, sorry. Und das ist Wahnsinn, also das ist, will nicht sagen, dass ich depressiv bin, aber das ist, man denkt halt, desto älter man wird, ich weiß nicht, wie ich das, jetzt fange ich schon wieder an, dieses Melancholie. Das ist, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Desto älter man wird, und das ist Wahnsinn. Du warst gerade noch im Kindergarten, in der Schule, die erste große Liebe und bumm, bist du wieder 30, 40 Jahre älter geworden und das ist schon. Ich muss noch mal gehen. Wie gesagt, das ist normal hier und. Naja, normal nicht, aber ja. Ich versuche das ja immer direkt hier später auf meinen Podcast Oldenburg, deine Stadt hochzuladen. Am Anfang war irgendwie eine, keine Option, eine Reaktion, Reaktion auch nicht. Ja, man konnte, ganz am Anfang konnte man immer diesen Live-Video sich direkt aufs Handy runterladen, weil dann könnte ich das nämlich direkt über ein Programm, übers Smartphone. Handy ist ja eine deutsche Erfindung, ne? Das kennen die Leute im Ausland ja gar nicht. Und über mein Smartphone runterladen, hochladen und auf meinen Podcast bei Spotify, auf meinem Podcast bei Spotify und ja, meistens sage ich ja, ich mache es erst morgen, dann mache ich es dann doch heute und aber ich glaube, ich mache es doch erst morgen wieder und ja, wie gesagt, man, ja, ich bin ja so oder so. Ich weiß noch, eine Freundin von mir hat immer zu mir gesagt, ja, Lars, ich weiß, bei dir ist Ruhe und Harmonie. Das war die Dorte, die Dörte Dorte. Das war auch so eine Fruchtfliege, total liebes Mädel, aber irgendwie auch, wie alle Frauen, die ich so in meinem Leben kennengelernt habe, habe, irgendwie alle total verpeilt und, ja, ich gehe mich jetzt erstmal aus hier im Moment. So, ich habe eigentlich schon wieder den Faden verloren. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Doch, ich wollte euch noch einen angenehmen Abend wünschen. Und ja, ich muss nicht, ich muss und ich möchte auf jeden Fall morgen zum Sport gehen und weil das ist so ein bisschen die Zeit, wo ich so ein bisschen abschalten kann, so ein bisschen relaxen, vielleicht ein paar neue soziale Kontakte knüpfen, weil ich habe keine sozialen Kontakte. Das ist aber schon mein ganzes Leben lang, ne? Wenn ich dann halt ein paar Jahre keine Beziehung hatte und dann wieder in eine neue Beziehung komme. Gekommen bin, das war dann mein sozialer Kontakt, aber so, ja, ich habe ja schon mal gesagt, so ein bisschen, ich suche keine Frau zum Sex, also klar, fehlt einem das, habe ich aber glaube ich auch schon mal gesagt, klar, fehlt einem das, aber mir fehlt halt nur so ein bisschen, ich möchte gerne nochmal in den Arm genommen werden und nochmal feste an mich, an dich, an mich, an euch, an dich gedrückt werden und wissen, den Duft der Haut riechen von einer weiblichen, netten Person. Also, ja, das fehlt mir schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen knuddeln, so ein bisschen. Oder auf der Couch, Couch sitzen, irgendwie einen Film gucken und sich in den Arm nehmen und mal ein Küsschen geben und ja, einen Film gucken oder was weiß ich. Ne? Und das ist so, was mir doch so ein bisschen fehlt. Und aber wie gesagt, ich komme jetzt gleich wieder in diese melancholische Schiene. Und das ist dann auch nicht so gut für mein kleines Löwenherz. Und ja, man wird von Tag zu Tag älter und meine Kinder fehlen mir und das meine ich wirklich so und aber das ist eine ganz andere Story, eine ganz andere Geschichte und aber ich merke schon wieder so, wenn ich jetzt schon wieder so anfange zu melancholieren, nennt man das so? Also nicht doch melancholieren, nicht wie heißt das andere? Menstruieren, genau. Melancholieren. Und das ist. Ich bin zwar ein Mann, aber wie ich sag's immer wieder, ich habe ja schon Herz und Gefühl und ja, keine Ahnung, ich bin irgendwie gerade wieder auf der falschen Schiene und ja, ist alles nicht so einfach. Ab und zu geht mir, ich habe mich letztens auch vor ein paar Tagen mit meinem Stiefvater unterhalten am Telefon, also der neue Mann von meiner Mutter, dass ich hier eigentlich aus der Wohnung raus muss. Ich muss hier aus dieser Wohnung raus. Das ist ein Dach über dem Kopf, ne? Aber es ist nicht mein Zuhause. Also das ist jetzt nicht, wenn ich jetzt beim Sport war oder mit meiner kleinen süßen Gassi oder ich kann nicht sagen, ich komme nach Hause. Das ist ein Dach über dem Kopf, aber nicht mein Zuhause. Mein Zuhause ist irgendwo anders. Auf jeden Fall nicht hier. Und selbst wenn ich mal eine andere Wohnung finden würde, die könnte ich mir gar nicht leisten. Also im Moment kann ich schon froh sein, hier so eine günstige Miete zu zahlen. Ja, vielleicht komme ich hier irgendwann mal raus und ja, dann fühle ich mich vielleicht auch wieder ein bisschen wohler, weil das ist hier, das ist nichts, das war früher mal ein Speicher hier und was halt als Wohnung umgebaut worden ist und aber sagt, du kannst putzen und ungelogen oder gefühlte 10 Minuten später hast du wieder den ganzen Dreck hier von der Straße und es ist, also du sagst, du kannst hier am Putzen bleiben, ne? Du hast direkt wieder den ganzen Dreck auf deinen Möbeln und ich weiß noch damals, wo ich hier von, ich komme ja aus Solingen und wo ich hier damals aus Nordrhein-Westfalen hier runtergezogen bin, ich war nur am Husten. Ich war wirklich nur am Husten, weil halt die Luft hier ganz anders war. Und aber ich habe schon mal gesagt, man merkt es eigentlich erst, oder ich habe es erst gemerkt, was meine Stadt Solingen eigentlich für eine Dreckstadt ist. Ne? Wenn du da aufgewachsen bist und so, dann kriegst du das gar nicht mit. Ne? Und na gut, vielleicht ist schon Jahre, Jahrzehnte her, wo ich im Urlaub war. Ne? Dann merkt man das vielleicht auch, ne? Dass das im Ausland oder wo man gerade Urlaub macht, eine ganz andere Luft ist. Ne? Aber ich sage, ich habe es damals nie mitbekommen oder nie registriert, was ja Solingen für eine Dreckstadt ist. Und ja, und ich sage immer wieder, ich bereue es nicht, hier nach Oldenburg gezogen zu sein. Und ja, ich habe eigentlich in meinen jungen Löwenjahren, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, viel zu viel erlebt. Und ich habe es das alles nicht verarbeitet, nie verarbeitet, was alles geschehen ist und es ist Wahnsinn und also ich habe ja schon früher gesagt, also von meinem Leben, was ich bis jetzt erlebt habe, kann man nicht ein Buch schreiben, da kann man zwei Bücher schreiben und vielleicht noch einen Bestseller obendrauf und dafür mit einem Knoten in der Zunge. Und ja, wollte ich auch eigentlich alles gar nicht sagen. Ich muss mal irgendwann gucken, wenn ich die Zeit habe und Zeit und Muse, auf meinen Podcast bei Spotify, übrigens auch bei Apple iTunes, kann man das auch hören und auf verschiedenen anderen Plattformen, mir mal wirklich alles von der Seele reden. Und meistens oder nicht meistens, ab und zu habe ich auch schon mal was aufgenommen, habe auch schon bestimmt dann 30 Minuten einen Podcast aufgenommen. Haben mich ja alles doppelt gemoppelt. Und dann doch wieder gelöscht. Und, aber ich muss irgendwann mal irgendwie den Bogen, den Faden, den Bogen, keine Ahnung. Also den Bogen, nennen wir es mal Bogen, den Bogen finden und mir mal alles von der Seele reden. Und weil sonst gehe ich irgendwann, glaube ich, innerlich kaputt, was ich eigentlich schon bin. Und aber das ist alles so kompliziert oder vielleicht auch nicht oder vielleicht mache ich es auch kompliziert. Ne? Und ich habe ja immer gesagt, ich brauche keine Frau zum Kochen, Putzen, Wäsche machen und so. Das kann ich schon alles selber, ne? Aber mittlerweile, es fehlt mir. Also ich möchte einfach nur noch mal schön jemanden in den Arm nehmen, ein bisschen knuddeln, Küsschen auf die Backe oder vielleicht auch auf den Mund, wer weiß. Ne? Aber einfach mal die Wärme einer anderen süßen kleinen Maus spüren und ja, habe auch schon wieder, was heißt schon wieder, habe 3 Whisky-Cola getrunken, wollte eigentlich auch nur einen machen, einen trinken und ich bin aber nicht besoffen, also das ist, das Gefühl kenne ich gar nicht mehr und vielleicht rede ich jetzt auch so, nein, ich rede sonst auch, wenn ich keinen Whisky-Cola getrunken habe, aber so, ja, ist man entspannter, ist auch vielleicht der falsche Ausdruck, ne? Wie gesagt, ich brauche keinen Alkohol, um glücklich zu sein und ich möchte ein bisschen knutschen, ein bisschen knuddeln und ja, das ist jetzt live, das kann ich jetzt nicht mehr rausschneiden hier. Und naja, auf jeden Fall morgen früh zum Sport. Ich versuche spätestens um 10 Uhr loszufahren. Ich denke mal, ich bin bestimmt wieder um 7 Uhr wach oder so. Ich habe so einen leichten Schlaf, das ist, also wenn mein Handy klingelt oder irgendwelche Nachrichten reinkommen, das höre ich sofort. Und aber das ist schon wieder das, was ich eigentlich nicht sagen wollte. Genau, ich habe einen ganz leichten Schlaf und mein Handy blinkt dann auch immer, wenn irgendwelche Nachrichten reinkommen, obwohl ich es auf lautlos habe und dann habe ich halt den Drang, dann doch mal zu gucken, ob jemand geschrieben hat. Außer bei nicht Spotify, bei WhatsApp, da habe ich dann Klingelton für die wichtigen Leute, die mir am Herzen liegen, damit ich auch sehe, ob sie was geschrieben haben. Genau. Das war's aber jetzt auch erstmal, weil sonst komme ich nämlich morgen früh nicht aus dem Bett, obwohl das wäre dann auch wieder gelogen, weil ich werde so oder so wach, auch ein paar Mal nachts. Dann muss ich immer gucken, dass ich nicht schlafwandle. Ne? Ich sage ja immer, ich habe immer so einen leichten Schlafwandler und deshalb darf ich auch nicht so viele Sachen einkaufen, weil ich dann so beim Schlafwandeln dann den halben Kühlschrank leer Futter. Und ich bekomme es zwar mit, aber irgendwie habe ich dann nachts irgendwie den Drang dann, weiß ich nicht, mir einen Riegel in den Mund zu schieben oder ein Glas Milch zu trinken oder ja, irgendwas anderes. Und naja, alles nicht so wichtig. Und ja, ich lad das morgen spätestens auf meinem Podcast hoch. Oldenburg, deine Stadt. Und ja, und das war's erstmal. Und ja, es ist die letzten Jahre viel zu viel passiert. Das ist Wahnsinn. Also, ich glaube, manch einer hätte sich schon Strick genommen, wirklich. Und aber ich versuche ja immer noch so das Positive im Menschen zu sehen, obwohl ich Ja, eigentlich mein Leben lang nur Scheiße erlebt habe. Und klar, es waren auch super schöne Momente dabei, die ich nicht missen möchte. Und ich sage ja immer, wenn du aus der Tür rausgehst, entweder gehst du nach rechts oder du gehst nach links. Ne? Und wärst du rechts rumgegangen, hättest du vielleicht noch mal deine große Liebe gefunden. Aber du bist links rausgegangen und das war dann der falsche Weg. Und aber ich merke schon wieder, ich kriege schon wieder diese Pornostimme. Und das mag ich gar nicht. Und naja, ich wollte euch eigentlich nur noch, oder wollte euch eigentlich nur, doch, nur noch einen angenehmen Abend wünschen. Und ja, man sieht und hört sich auf Facebook. Vielleicht beim Fitness, vielleicht bei WhatsApp oder was auch immer, ne? Okay, in diesem Sinne euch noch einen angenehmen Abend. Wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt mir gewogen. Bäh.